Kapitel 10 Verschmelzung der inneren Stimmen. Die Suche nach der dritten Alternative. Führer vermeiden, unterdrücken oder leugnen Konflikte nicht. Sie betrachten sie als Chance, schrieb Warren Bennis. Ich bin überzeugt, dass eines der schwierigsten Probleme und eine der größten Herausforderungen im Leben, ob nun zu Hause, bei der Arbeit oder sonst irgendwo, die Bewältigung von Konflikten ist. Unser Umgang mit den Unterschieden zwischen den Menschen. Denken Sie einmal an Ihre eigenen Herausforderungen. Habe ich nicht recht? Und wäre es nicht wunderbar, wenn Sie den Charakter und die Fähigkeit hätten, Meinungsverschiedenheiten synergetisch zu lösen, also Lösungen zu finden, die besser sind als alle bisherigen Vorschläge? Die Kapazität und Fähigkeit, solche synergetischen Lösungen zu produzieren, diese kreative Kooperation zu erzeugen, basiert auf der Grundlage von moralischer Autorität, auf der persönlichen Ebene und von Vertrauen in den Beziehungen. Ich war einmal dabei, als Gandhis Enkel Arun von einer tiefen Erkenntnis über seinen Großvater erzählte. Alle, die seine Rede hörten, fühlten sowohl Demut als auch Begeisterung. Ironischerweise hätte es ohne Rassismus und Vorurteile vielleicht gar keinen Gandhi gegeben. Dann wäre er möglicherweise nur einer jener erfolgreichen Anwälte gewesen, die viel Geld verdienen. Die Vorurteile in Südafrika führten aber dazu, dass ihm schon in der ersten Woche nach seiner Ankunft eine tiefe Demütigung zugefügt wurde. Wegen seiner Hautfarbe wurde er aus einem Zug geworfen, und das war für ihn eine so große Erniedrigung, dass er die ganze Nacht auf dem Bahnsteig saß und darüber nachdachte, was er tun konnte, um Gerechtigkeit zu erlangen. Seine erste Reaktion war Wut. Er war so wütend, dass er Gerechtigkeit vom Typ Auge um Auge wollte. Er wollte gewalttätig auf jene Leute reagieren, die ihn gedemütigt hatten. Doch er rief sich selbst zur Ordnung. Das wäre nicht richtig. Es hätte ihm nämlich keine Gerechtigkeit gebracht. Vielleicht hätte es dazu geführt, dass er sich im Augenblick gut gefühlt hätte, doch es hätte ihm keine Gerechtigkeit verschafft. Seine zweite Reaktion war, nach Indien zurückzugehen und in Würde unter seinen Landsleuten zu leben. Auch das schloss er aus. Er sagte, vor Problemen kann man nicht weglaufen. Man muss bleiben und sich ihnen stellen. Und dann erkannte er, wie die dritte Reaktion aussah. Die Reaktion des gewaltlosen Handelns. Von da an entwickelte er die Philosophie der Gewaltlosigkeit und praktizierte sie sowohl in seinem Leben als auch bei seiner Suche nach Gerechtigkeit in Südafrika. Er blieb schließlich 22 Jahre lang dort. Dann ging er nach Indien zurück und wurde zum Führer der Unabhängigkeitsbewegung. Die dritte Alternative ist weder mein Weg noch Ihrer, sondern unser Weg. Es handelt sich nicht um einen Kompromiss in der Mitte zwischen Ihrem und meinem Weg. Eine dritte Alternative ist besser als ein Kompromiss. Sie ist das, was die Buddhisten den mittleren Weg nennen. Dabei steht Mittlerer für etwas, was besser ist als jeder der beiden anderen Wege, wie die Spitze eines Dreiecks. Die dritte Alternative ist besser als alle bisherigen Vorschläge. Sie ist das Produkt reinen kreativen Bemühens. Sie erwächst aus den sich überschneidenden Verwundbarkeiten von zwei oder mehr Menschen, aus ihrer Offenheit, ihre Bereitschaft, wirklich zuzuhören, ihrem Verlangen nach einer Suche. Man weiß einfach nicht, wo das Ganze einen hinführen wird. Alles, was man weiß, ist, dass es dann besser sein wird als jetzt. Der Inhalt kann sich ändern oder der Geist oder das Motiv. Auch zwei dieser Faktoren oder sogar alle drei können sich ändern. Immer aber ändert sich mindestens einer. Wie bei Gandhi beginnt die dritte Alternative gewöhnlich bei uns selbst. Bevor sie tatsächlich in uns anfängt, ist jedoch oft ein Anstoß von außen erforderlich, zum Beispiel, dass sich uns jemand entgegenstellt. ist Ihnen bei der Rede von Gandhis Enkel die Wechselwirkung zwischen seinem persönlichen inneren Kampf und seinen zwischenmenschlichen Beziehungen aufgefallen? Bevor Gandhi sich mit den Herausforderungen bei den Beziehungen befassen konnte, musste er persönliche Arbeit leisten.